Dafür hätte ich die Schule und das Abitur aufs Spiel setzen müssen, und das wollte ich auf keinen Fall. Es lag aber auf der Hand, etwas mit Sport oder genauer gesagt mit Schwimmen zu machen. Und ein paar Jahre später habe ich dann... Da nur eine beschränkte Anzahl an Kursplätzen zur Verfügung steht, werden diese in der Reihenfolge des Zahlungseingangs vergeben. Falls Sie eine Kursstunde nicht wahrnehmen können, müssen Sie in Kauf nehmen, dass diese verfällt. Was bewegt Sie eigentlich dazu, wieder die Schulbank zu drücken? Dass ich das jeden Tag am eigenen Leib erfahren darf, ist für mich persönlich, wie soll ich sagen, herzerfrischend.